Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 89. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zu Gast ist diesmal Peter Kaffer, womit auch schon alles gesagt wäre, was in Anbetracht der wieder einmal knapp gewordenen Sendezeit zu sagen bliebe. Napoleon III. Kurz darauf aber ging die Hegemonie auf den Westen über, und zwar durch einen sehr geschickten Mann, der ganz unvermutet, obschon wohl vorbereitet, aus der Kulisse trat. Seine Wahl zum Präsidenten verdankte er der Angst der besitzenden Klassen vor sozialem Umsturz, die auf eine demokratische Militärdiktatur hindrängte, dem Klerus, zu dem er kluge Beziehungen unterhielt, und dem Napoleon-Kultus, der ihn über Cavaignac, seinen einzigen ernstlichen Rivalen, siegen ließ. Dies war die erste Etappe seiner Machtergreifung. Die zweite und dritte erreichte er genau nach dem Modell seines Oheims. Bei seinem Staatsstreich vom 2. September 1851 nahm er sich den 18. Brumaire zum Vorbild. Er löste die Nationalversammlung auf, wie damals Napoleon I. den Rat der 500, und machte sich auf 10 Jahre zum Präsidenten, wie jener sich auf 10 Jahre zum ersten Konsul ernannt hatte. Ein Jahr später, abermals am 2. Dezember, dem Jahrestag der Krönung des ersten Napoleon und der Schlacht von Austerlitz, der übrigens auch der Tag der Thronbesteigung Franz Josefs war, erlangte er die Würde eines Kaisers der Franzosen, wobei er sich wiederum ganz wie sein Vorgänger auf die geschickt inszenierte Komödie eines Plebiszits stützte. Das gesamte Volk, sagte seine Proklamation, solle als einziger Souverän durch Abstimmung über die Verfassung entscheiden. Diese Souveränität des Volkes bestand im Wesentlichen nur in dem Recht, sich eine absolute Regierung wählen zu dürfen. In Wahrheit war es die Allianz des Säbels mit dem Geldsack. Frankreich war durch Gaunerei und Kartäschen gerettet, wie Victor Hugo in einem schnauben Verdammungsgedicht höhnte. Die bürgerlichen Parteien erblickten, woraus sie durchaus kein Hehl machten, im Kaisertum bloß das kleinere Übel. Von den anderen Staaten wurde die neue Regierung anstandslos akzeptiert, nur der Zar machte den kleinen Vorbehalt, dass er den Parvenu nicht als Monsieur mon frère, sondern bloß als Bon ami anzureden wünsche. Und der König von Preußen stieß sich eine Zeit lang an der Ziffer, die den Bestimmungen des Wiener Kongresses zuwiderlaufe, denn der Herzog von Reichstadt sei von den Mächten nie als Napoleon II. Anerkannt worden. Napoleon III. Ist sehr oft mit seinem Oheim verglichen worden, obgleich er mit ihm fast gar keine Ähnlichkeit hatte, höchstens in seiner Verachtung aller Ideologie und seiner Fehlbewertung der sittlichen Kräfte, die die wahren Motoren der Weltgeschichte sind. Doch floss auch diese bei ihm aus einer ganz anderen Quelle. Der Nihilismus des ersten Franzosenkaisers entsprang aus dessen Überlebensgröße und dämonischer Menschenverachtung, das seinige aber aus Mediokrität und dekadenter Menschenunterschätzung. Napoleon I. ist amoralisch wie ein Erdbeben. Napoleon III. Unmoralisch wie ein Börsenmanöver. In jenem entbanden und sich zermalmenden Urtriebe, die noch nichts von Ethos wissen, in diesem Auflösen Spätinstinkte, die von Ethos nichts mehr wissen wollen. Der eine ist eine Elementarkatastrophe, der andere ein Zivilisationszwischenfall. Bismarck hat ihn mit einem seiner geistvollen Bonmots, die stets vernichtend das Zentrum durchbohren, une incapacité méconnue, ein verkanntes Untalent genannt. Von diesem, seinem Gegenspieler, unterschied sich Napoleon, wenn wir ihn bloß als Politiker ins Auge fassen, da die beiden als menschliche Persönlichkeiten völlig unvergleichbar sind, dadurch, dass er in seinen Plänen viel expansiver, schweifender, chamäleonischer, hintergründiger und dabei in Entschluss, Ausführung, Umschaltung viel zögernder, labiler, zähflüssiger, ungeistesgegenwärtiger war. Auch der zweite große Staatsmann, mit dem er zu tun hatte, Cavour, war ihm sowohl an Willensstärke wie an Elastizität überlegen. Moltke sagte über Napoleons äußere Erscheinung: Eine gewisse Unbeweglichkeit seiner Züge und der, ich möchte fast sagen, erloschene Blick seiner Augen fiel mir auf. Ein freundliches, ja gutmütiges Lächeln herrscht in seiner Physiognomie vor, die wenig Napoleonisches hat. Er sitzt meist, das Haupt leise nach der Seite geneigt, ruhig da, und gerade diese Ruhe, die ihn bekanntlich auch in gefährlichen Krisen nicht verlässt, mag es wohl sein, welche den beweglichen Franzosen imponiert. Über seinem Wesen lag eine Art Wasserschleier von Undurchdringlichkeit und Impassibilität, wie man ihn bisweilen an Industriekapitänen und Finanzmagnaten beobachten kann. Drouin de Louis, der sein Minister des Auswärtigen und ein ausgesprochener Bonapartist war, ihn aber aus der Nähe kannte, sagte: Seine Unerforschlichkeit liegt im Mangel an Beweggründen für seine Handlungen. Durch seine Technik des fortwährenden Improvisierens blendender Projekte von zweifelhafter Sekurität, virtuosen Löcherzustopfens auf ephemere Dauer und verblüffenden Umbuchens des latenten Bankrotts in scheinbare Hochkonjunktur, worin er ebenfalls an die Figur des Glücksritters und Börsenspielers erinnert, erweckte er den Eindruck geheimnisvoller, tief angelegter Berechnung. In seinen letzten Regierungsjahren war er zudem durch ein sehr ernstes Prostataleiden, das häufig bis zu Ohnmachten führte, in seiner Aktionsfähigkeit gehemmt. La Civilisation. Er hatte die Parole ausgegeben, L'Empire, c'est la paix. Aber die Satire machte sehr bald daraus, L'Empire, c'est l'épée. Wahrscheinlich war er im Herzen kein Militarist, aber wenn er selbst der gottähnliche Sonnenkönig sein Ansehen nur durch große Kriege aufrechterhalten konnte, so war dieser dubiose Thron-Escroqueur von vornherein auf abwechselnden Reizung und sättigend des französischen Gloire-Hungers angewiesen. Seine äußere Politik war ein System weit ausgreifender Halbheiten, groß angelegter Nieten. Sowohl Deutschland wie Italien geeint, aber nicht als starke Nationalstaaten, sondern als hilflose Staatenbünde und womöglich unter offenem oder versteckten französischen Protektorat. Man konnte das eine oder das andere versuchen, sich die beiden Völker, ihre Einigungstendenzen fördernd, zu bleibenden Freunden machen oder ihre Zersplitterung nützend, sie in dauernder Ohnmacht erhalten. Aber beides auf einmal zu wollen, war die superkluge Idee eines abenteuernden Spekulanten. Tiefer blickende Politiker durchschauten dies. Disraeli nannte das Zweite Kaiserreich eine Tragikomödie. Was Napoleon im Gegensatz zu Bismarck und Cavour fehlte, war die gerade Linie. Er ließ sie auch in der inneren Politik vermissen. Einerseits suchte er seiner Herrschaft den Schein eines demokratischen Regimes zu geben und stützte sie in der Tat auf das Heer, die Masse und die niedere Geistlichkeit. Andererseits unterdrückte er durch scharfe Gesetze die soziale Bewegung, durch strenge Überwachung der Presse, der Theater, des Vereinswesens, die freie Meinung und durch brutale Wahlbeeinflussung die konstitutionellen Volksrechte. Nach dem Attentat Orsinis erließ er sogar ein Sicherheitsgesetz, das der Polizei das Recht gab, jeden Verdächtigen ohne weiteres zu verhaften, ganz wie zur Zeit der Lettre de Cachet, durch die Louis le Grand seinen Namen mit Furcht umgab und das so rigoros gehandhabt wurde, dass schon ein silence séditieux, ein aufrührerisches Schweigen, Grund zum Einschreiten gab, was wiederum sehr fatal an die Schreckensherrschaft der Jakobiner erinnert. Regierungsfeindlichen Publizisten drohten stets empfindliche Gefängnisstrafen und Geldbußen, was aber nicht hinderte, dass die journalistische Polemik am üppigsten in Rochefort's Lanterne und Marseillaise eine prachtvolle Giftfauna entfaltete. Das System, sagte Treitschke in einer seiner unbedenklichen, aber gedankenreichen Formeln, war ein monarchischer Sozialismus. In die unhaltbarsten Widersprüche verwickelte sich aber der Kaiser durch seinen Klerikalismus, zu dem er sich teils durch die Rücksicht auf die legitimistische Partei gedrängt fühlte, die er damit von ihrem Kandidaten, dem Enkel Karls des Zehnten, abzuziehen und für sich zu gewinnen hoffte, teils durch die Bigotterie der Kaiserin Eugenie, geborene Gräfin von Montijou, die 20 Jahre lang die Rolle einer europäischen Modekönigin innehatte, ähnlich wie seinerzeit Marie Antoinette, noch schöner als diese, ebenso intrigant und oberflächlich. Der Schutz, den er dem Kirchenstaat angedeihen ließ, kreuzte sich mit seiner italienischen Unionspolitik. Und durch die Macht, die er der Kirche über Schule und Universität, Literatur und Privatleben einräumte, brachte er sich im Gegensatz zum Liberalismus der allmächtigen Bourgeoisie, die doch das wahre Fundament seiner Herrschaft bildete. In der Tat hat die moderne Plutokratie niemals einen glänzenderen und großartigeren Ausdruck gefunden als unter dem Second Empire. Napoleon verdient noch weit mehr den Titel eines Börsenfürsten als Louis-Philippe. Finanzielle Skandalprozesse waren eine alltägliche Sensation unter seiner Regierung. Schon 1852 wurde von den Brüdern Pereira, zwei portugiesischen Juden, die erste moderne Großbank gegründet, die Credit Mobilier, von dem man sagt, es sei die größte Spielhölle Europas. Er machte wilde Spekulationen in einem: Eisenbahnen, Hotels, Kolonien, Kanälen, Bergwerken, Theatern und nach 15 Jahren gänzlich bankrott. Eine neue stehende Figur im öffentlichen Leben ist der Rastaquier, ursprünglich der reiche Exote, der geschmacklos, protzig, unkultiviert sein Geld in Paris ausgibt, sehr bald aber infolge eines charakteristischen Wechsels der Wortbedeutung der groß auftretende Verdiener, der stets ein Hochstapler ist. Alles in allem genommen war das Gesellschaftsleben unter Napoleon noch korrupter, noch zynischer und noch materialistischer als unter dem Bürgerkönig, aber viel temperamentvoller, farbiger und geistreicher. Es zeigt dort noch eine gewisse grobknochige Kraft und Vitalität. Hier schon eine interessante Überzüchtung und Verwesungsphosphoreszenz. Es ist eine Art Rokoko des dritten Standes. Gemäß dem von Napoleon ausgegebenen Stichwort, Frankreich müsse à la tête de la civilisation marschieren, schuf zunächst der Seine-Präfekt Haussmann durch seine großartig angelegten Straßenzüge, Plätze, Gärten, Umbau ganzer Bezirke, prachtvolle Repräsentationshäuser, ein neues Paris als getreues Abbild des Zweiten Kaiserreiches. Fassadenhaft, niederschreiend, künstlich und parvenühaft. 1855 wurde die erste Pariser Weltausstellung veranstaltet als Revanche pour Londres, wo 4 Jahre vorher auf Anregung des Prinzgemahls Albert, des ersten Gentleman Europa, die überhaupt erste stattgefunden hatte. Noch heute in Erinnerung durch Paxens Kristallpalast, den ersten Versuch einer Glaseisenkonstruktion. Unter dem Empire gab es in Paris noch eine zweite im Jahr 1867, die als große Sensation die neu entdeckte ägyptische Kunst brachte und von fast allen europäischen Potentaten besucht wurde. Ein Pole benützte sie zu einem Attentat auf den Zaren. Auch die zweite Londoner Weltausstellung vom Jahr 1862 setzte sich für eine orientalische Kunst ein, die chinesische, und hatte eine ebenso unwillkommene Begleiterscheinung. Sie führte zur Gründung der ersten internationalen Arbeiterassoziation, deren geheimes Haupt Karl Marx war. 1869 wurde der Suezkanal eröffnet, ein großer Triumph für die französische Zivilisation. Bereits vor 3 Jahrtausenden schiffbar, dann verfallen, um 500 vor Christus durch die Perser erneuert, nach abermaliger Versandung von 3 Jahren zum 3. Mal hergestellt und seit dem Mittelalter vollkommen unbrauchbar, wurde er, nachdem schon Leibniz in einer Denkschrift an Ludwig XIV. Auf seine Bedeutung hingewiesen und Bonaparte bei seiner ägyptischen Expedition Vorarbeiten veranlasst hatte, durch die Pariser Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, die sein Gebiet von der ägyptischen Regierung erwarb, nach 10-jähriger Bauzeit wieder instand gesetzt. Er bedeutet für die Reisen von Europa nach Indien eine Wegverkürzung von etwa 40%. Durch ihn wird das Mittelmeer, bisher ein südeuropäischer Binnensee, zur Meerenge, die 2 Weltozeane verbindet. Der Krimkrieg. Schon das 2. Regierungsjahr gab Napoleon Gelegenheit, auch in der äußeren Politik hervorzutreten. Den Anlass boten die Expansionsbestrebungen des Zaren am Balkan, die dieser seit langem im Auge gefasst hatte. Nikolaus I. war der reaktionärste Herrscher, den das Land der Reaktion erlebt hat. Der Dekabristenaufstand, der bei seiner Thronbesteigung ausgebrochen war, hatte ihm die Überzeugung beigebracht, dass in Russland nur mit eisernem Terror regiert werden könne. Unter ihm wurden die Universitäten wie Mönchsklöster beaufsichtigt und die Bücher mit der Strenge der Heiligen Inquisition zensuriert. Aber was nur dazu führte, dass sich eine Technik des versteckten Anspielens entwickelte, die enzyklopädistische an Raffinement noch übertraf. Um die Ansteckung durch die Giftstoffe des westlichen Liberalismus möglichst einzuschränken, verweigerte er seinen Untertanen die Reise ins Ausland oder erschwerte es ihnen durch sehr hohe Passsteuern. Er ging zwar nicht mehr so weit wie seine Vorgänger im 17. Jahrhundert, unter denen Bücherleser zu Gefängnis verurteilt wurden, aber Schriftsteller und Peter Pauls Festung waren auch zu seinen Zeiten sehr benachbarte Begriffe, ja fast untrennbare Assoziationen. Man wird vielleicht in einigen 100 Jahren nur noch von ihm wissen, dass er es war, unter dessen Regierung Dostojewski zum Galgen verurteilt wurde. Sein Hass gegen alles, was nur auch entfernt an Volksrechte erinnerte, war so groß, dass man, als er Berlin besuchte, den Landtag schloss, um ihn nicht durch dieses revolutionäre Schauspiel zu beleidigen. Von ihm stammte das geflügelte Wort, der Sultan sei der kranke Mann von Europa. Wenn er die Emanzipationsbestrebungen der christlichen Balkanvölker unterstützte, so geschah dies selbstverständlich nicht aus wirklichem Interesse für deren Befreiung, was seinem ganzen System widersprochen hätte, sondern bezweckte bloß ein russisches Protektorat. Für die Tatsache, dass er gerade im Jahr 1853 mit neuen Forderungen hervortrat, die in diese Richtung zielten, war der Umstand Mitbestimmung, dass damals gerade 400 Jahre seit der Eroberung Konstantinopels verstrichen waren. Die Weltgeschichte pflegt sich aber im Allgemeinen von derlei Jubiläumsdaten nicht beeinflussen zu lassen. Als die Pforte sich ablehnend verhielt, überschritt eine russische Armee den Prut und besetzte die Moldau und die Walachei. Durch einen Sieg Russlands sah Frankreich seine syrischen, England seine indischen Interessen bedroht. Infolgedessen schlossen beide Mächte ein Bündnis mit der Türkei, dem später auch das kleine Sardinien beitrat. Ein kluger politischer Schachzug Cavours. Eine englisch-französische Flotte erschien in der Ostsee, wagte aber nicht, Kronstadt anzugreifen. Auch Österreich nahm eine drohende Haltung ein, wodurch der Zar sich genötigt sah, aus strategischen Gründen die Räumung der Donaufürstentümer anzuordnen, die nunmehr von österreichischen Truppen besetzt wurden. Der Kampf konzentrierte sich auf der südrussischen Halbinsel Krim. Die Russen erlitten Niederlagen an der Alma, bei Inkerman, bei Tschernaja. Das Hauptbollwerk, die Festung Sewastopol, hielt sich aber, zu Wasser und zu Lande angegriffen, durch die vorzügliche Organisation der Verteidigung, ein Verdienst des Kurländers Todleben, fast ein volles Jahr. Erst die Erstürmung des Malakow-Turms, der die Stadt beherrschte, entschied. Durch die Kriegsdrohungen Österreichs und Schwedens und die Missstände in der Armee und Verwaltung entstand bei Russland durch furchtbare Verluste infolge der Cholera und Schwierigkeiten in der Munitionsversorgung, die den langen und unsicheren Seeweg wählen musste, bei den Westmästen Neigung zum Frieden, der im Frühling 1856 in Paris zustande kam. Er veränderte sehr wenig, und ein französischer Diplomat sagte mit Recht, man könne aus ihm nicht erkennen, wer der Sieger und wer der Besiegte sei. Von Kriegsentschädigungen wurde Abstand genommen. Die Gebietsveränderungen bestanden lediglich darin, dass Russland die Donaumündungen und einen kleinen Küstenstrich Bessarabiens an die Donaufürstentümer abtrat. Diese wurden zwar formell unter der türkischen Souveränität belassen, gleichzeitig aber für neutral erklärt und zum Fürstentum Rumänien vereinigt, das 1859 in Alexander Kusa einen selbstgewählten Herrscher erhielt. Er wurde aber schon 1866 wegen Misswirtschaft zur Abdankung gezwungen und durch den Prinzen Karl von Hohenzollern-Sigmaringen ersetzt. Der Meerengen-Vertrag wurde ausdrücklich erneuert, das Schwarze Meer neutralisiert und allen Kriegsschiffen verschlossen. Die Türkei, die die Gleichberechtigung der Christen und Mohammedaner zusicherte, wurde ins europäische Konzert aufgenommen, was dessen Harmonie keineswegs erhöhte. Sehr bedeutend waren jedoch die diplomatischen Veränderungen, die der Krimkrieg zur Folge hatte. Sardinien war durch seinen Beitritt zur Koalition ein politischer Faktor geworden. Es wurde zum Friedenskongress zugelassen, was Preußen infolge der lahmen und schwankenden Haltung, die es während des Krieges beobachtet hatte, erst, wie Bismarck sich ausdrückt, nach längeren Antichambrieren gelang. Frankreich löste Russland in der Hegemonie ab. 1812 war gerecht. Napoleon war nun der erste Mann in Europa, sein Thron schien unerschütterlich befestigt, umso mehr, als ihm im Jahre des Friedensschlusses ein Thronerbe geboren wurde. In die schimpflichste und unvorteilhafteste Position hatte sich Österreich gebracht. Radetzky hatte dem Kaiser in einer Denkschrift die Allianz mit Russland auf der Basis der Teilung der Türkei empfohlen. Aber man zog es vor, die Politik Schwarzenberg zu befolgen, der gesagt hatte, Österreich werde die Welt noch einmal durch seine Undankbarkeit in Erstaunen versetzen. Er kam zwar nicht mehr dazu, diese Prophezeiung wahrzumachen, aber sein Nachfolger vollstreckte sein Testament. Österreich, durch ein Schutz- und Trutzbündnis, in das Preußen unter Missbilligung Bismarcks eingewilligt hatte, im Rücken gedeckt, besetzte nicht nur, wie bereits erwähnt, die Donaufürstentümer, sondern ließ auch in Galizien, der Bukowina und Siebenbürgen Beobachtungstruppen aufstellen, sodass Russland, das genötigt war, gegen Napoleon doppelt so viel Bataillone zu mobilisieren wie in der Krim, sich in seinen Bewegungen vollkommen gelähmt sah. Zar Nikolaus, mit Recht empört, sagte zum österreichischen Gesandten, »Wissen Sie, wer die beiden dümmsten Könige von Polen waren, Sobieski und ich. Beide hatten Österreich gerettet und Undank dafür geerntet. Seitdem hieß die russische Parole, der Weg nach Konstantinopel geht über Wien.« und von hier datiert die russisch-österreichische Feindschaft, ohne die der Weltkrieg nicht möglich geworden wäre. Andererseits aber auch die deutsche Einheit nicht zustande gekommen wäre. Beobachtete man aber einmal eine Politik der Perfidie, welche Bezeichnung zwar eigentlich ein Pleonasmus ist, so hätte man sie wenigstens energisch betreiben müssen. Durch seine Lauheit kam Österreich aber auch bei den Westmächten in Misskredit. Es brachte nicht den Mut zum Dolchstoß auf, sondern dramatisierte nur damit, ruinierte durch die kostspieligen Truppendemonstrationen seine Finanzen und verlor durch die Cholera mehr Soldaten als durch den Krieg. Die guten Österreicher, sagte Bismarck 1853 in einem Brief, sind wie der Weberzettel im Sommernachtstraum. Es war die Praktik, die seit Josef II. Traditionell geworden war. Alles einstecken wollen, überall Prätensionen machen, den Nebenbuhlern aber keine einräumen. Man wollte weder Russland am Balkan, noch Preußen in Deutschland, noch Frankreich in Italien die erste Rolle zugestehen, selber aber alle drei Rollen spielen. Der Zarbefreier. Einer der Gründe, warum der Friede verhältnismäßig rasch zustande kam, war der russische Thronwechsel, der 1855 stattfand, als Nikolaus I. plötzlich starb und Alexander II., der Zarbefreier, ihm folgte, einer der edelsten und klügsten Herrscher seiner Zeit. Er erließ eine allgemeine Amnestie, reduzierte den Heeresstand, förderte den Ausbau des Eisenbahnnetzes, reformierte das Gerichtswesen, entzog die Hochschulen der kirchlichen Bevormundung und bewilligte seinem Volk eine Art Selbstverwaltung durch die Duma oder Stadtverordnetenversammlung oder den Semstwo oder Landtag, die gewählte Vertretung der Provinzialkreise. Seine größte Tat aber war die Aufhebung der Leibeigenschaft, durch die im Jahr 1861 mehr als 21 Millionen Bauern ihre Freiheit erlangten. Bisher waren auf einen Seelenbesitzer durchschnittlich 50 Hörige gekommen. Er tat dies ebenso wohl aus Erwägungen des Verstandes wie des Herzens. Es ist doch besser, sagte er, wenn wir es von oben tun, statt dass es von unten geschieht. Der sehr unkluge polnische Aufstand vom Jahre 1863 näherte ihn allerdings wieder der altrussischen Partei. Preußen erwarb sich damals den Dank Russlands, indem es die Grenzen gegen Polen absperrte. Gleichwohl plante er für das Reich eine Gesamtverfassung, die nur durch das Bombenattentat verhindert wurde, dem er 1881 zum Opfer fiel. Dass der Nihilismus sich gerade gegen diesen Zaren mit unausgesetzten Anschlägen wendete, gibt zu denken. Es zeigt, dass der Terror zum a priorischen Bestand des russischen Seelenlebens gehört. Die russische Seele. Dies ist einer der vielen Gründe, die die russische Seele für den Europäer zum Rätsel machen. Es verhält sich offenbar so, dass der Russe nicht imstande ist, mit zwei Augen in die Welt zu schauen, zu erkennen, dass die Wahrheit immer das Produkt einer Doppelansicht ist. Es fehlt ihm der stereoskopische Blick. Er ist durchaus außerstande, die Dinge rund zu sehen, nämlich von vorn und hinten. Er weiß nicht, dass jedes Dogma sein Gegendogma fordert, als seine gottgewollte Lebenshälfte, mit der er vermählt es erst fruchtbar wird. Er ist daher, obgleich Hegel auch in Russland längere Zeit einen sehr großen Einfluss besessen hat, niemals Hegelianer. Spengler machte im zweiten Bande seines Werks in einer Fußglosse eine sehr tiefe Bemerkung. Der Gedanke, dass ein Russe Astronom ist? Er sieht die Sterne gar nicht, er sieht nur den Horizont. Statt Himmelsdom sagt er Himmelsabhang. Die mystische russische Liebe ist die der Ebene, immer längs der Erde, längs der Erde. Er kann die Welt nicht als Gewölbe konzipieren. Sein Blick geht immer in die Fläche, was aber keineswegs bedeutet, dass er flach ist. Und daher kommt es, dass er nicht nur kein Hegelianer, sondern überhaupt niemals ein Philosoph ist. Wladimir Solowjew sagt über die philosophische Literatur seines Vaterlandes: In diesen Arbeiten ist alles Philosophische durchaus nicht russisch. Und was wirklich russisches Gepräge trägt, hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit irgendeiner Philosophie. Und zuweilen ist es überhaupt ganz sinnlos. Man bleibt entweder bei kurz hingeworfenen Skizzen stehen oder gibt in karikierter und roher Form diesen oder jenen auf die Spitze getriebenen und einseitigen Gedanken des europäischen Geistes wieder. Und daher kommt es andererseits, dass in Russland fast jeder Mensch Künstler ist und sich dort eine Romanliteratur, eine Theaterkultur und eine Kabarettkleinst und entwickelt hat, die in ganz Europa unerreicht ist. Eben weil der Russe so subjektiv ist, verwandelt sich in ihm Denken sogleich in Dichten. Und wenn man ein starkes und treues Bild seiner Weltanschauung gewinnen will, muss man es nicht in seiner spekulativen Prosa suchen, sondern in seiner Erzählenden. Ja, im russischen Künstlertum liegt vielleicht auch der geheimste Sinn des russischen Nihilismus. Denn was sind beide anders als Verneinungen der Realität? Das eine Mal als hassender Zerstörungstrieb, das andere Mal als liebender Gestaltungsdrang. Auch der Poet findet die Realität falsch, korrekturbedürftig, ungereimt. Eben darum dichtet er ja. Slawophilen und Westler. Die beiden Hauptrichtungen, die sich in Russland das ganze Jahrhundert hindurch unversöhnlich gegenüberstanden, waren die konservativen Slawophilen, die die Rechtgläubigkeit, die altrussische Kultur, das primitive Bauerntum zu erhalten wünschten, und die liberalen Zapadniki oder Westler, auch Rasnotschinski-Intelligenzler genannt, die Materialismus, Aufklärung, Großstadtkultur propagierten. Es war der Gegensatz Kirche, Moskau, Autokratie und Wissenschaft, Petersburg, Demokratie, nur die Liebe zum Volk war ihnen gemeinsam. Denn diese ist ein allgemein russischer Grundzug. Das Programm der slawophilen Richtung hat Iwan Kirijewski in einem offenen Brief über den Charakter der Zivilisation Europas und die Verhältnis zur Zivilisation Russlands dargelegt, der 1852 in der ersten Nummer der von ihm begründeten Zeitschrift Moskowski Spornik erschien. Er unterscheidet darin vom russischen Geist den römischen, der den Westen beherrscht. Dessen Charakter bestehe darin, dass ihm die äußere logische Ordnung der Begriffe und Vorstellungen von den Dingen wesentlicher sei als das Wesen der Dinge selbst und seelische Harmonie gleichbedeutend mit einem künstlich ausbalancierten Gleichgewicht logischer Inhalte. Daher geriet im Westen die Theologie in ein abstrakt-rationalistisches Fahrwasser, während sie in der orthodoxen Welt auf der ursprünglichen inneren Geschlossenheit des menschlichen Geistes als eines unteilbaren Ganzen fußte. Der Westeuropäer fühlt sich in der Regel mit seiner sittlichen Haltung sehr zufrieden. Den Slawen dagegen begleitet unausgesetzt ein deutliches Bewusstsein seiner Unvollkommenheit. Und je höher sein sittliches Niveau ist, umso höhere Ansprüche stellt er an sich selbst und umso weniger ist er mit sich zufrieden. Dort das Bestreben, der Wahrheit durch logische Begriffsverknüpfungen teilhaftig zu werden, hier der Drang, ihr durch vertiefte Selbsterkenntnis, durch Versenkung in die Urgründe des Geistes näher zu kommen. Die höchsten Wahrheiten dort, der Gegenstand rationalistischer Schulweisheit, hier der beglückende Inhalt ureigensten Lebensgefühls. Der private Besitz dort, die Grundlage aller sozialen Verhältnisse, hier nur ein äußerer Ausdruck für die Beziehungen zwischen Personen. Dort äußere Korrektheit, hier innere Gerechtigkeit. Dort die Herrschaft der Mode, hier das Walten der Tradition. Als der erste bedeutende Westler, der eine Theorie gegeben hat, gilt Wassiljon Belinsky, der seine Landsleute als ihren hervorragendsten Kritiker eine Art russischen Lessing ansehen. Die Welt ist mannbar geworden, lehrte er. Sie gebraucht nicht mehr das bunte Kaleidoskop der Fantasie, sondern das Mikroskop und Teleskop der Vernunft, durch das sie das Entfernte nahe bringt und das Unsichtbare sichtbar macht. Die Wirklichkeit, das ist die Parole und das letzte Wort unserer zeitgenössischen Welt. Er verachtet den Dichter, der wie der Vogel singt. Nur ein Vogel singt, weil er Lust zum Singen hat, ohne mit dem Leid und der Freude seines Vogelvolkes mitzufühlen. Noch radikaler gab Dmitri Pisarev dem Gedanken der Wirklichkeitsdichtung Ausdruck. Man kann ein Realist, ein nützlicher Arbeiter sein, ohne Dichter zu sein. Aber ein Dichter und nicht zugleich ein tiefer und bewusster Realist zu sein, das ist ganz unmöglich. Wer kein Realist ist, ist kein Dichter, sondern einfach ein begabter Ignorant oder ein geschickter Scharlatan oder ein kleines, eitles Insekt. Vor allen diesen zudringlichen Geschöpfen muss die realistische Kritik die Geister und die Taschen des Lesepublikums sorgfältig schützen. Der erste, der die Forderungen der realistischen Kritik verwirklichte, war Gogol, der Begründer der natürlichen Schule. Von seiner Meisternovelle »Der Mantel« sagte Dostojewski: »Vom Mantel kommen wir alle her. Sein Revisor darf als die beste Komödie der Weltliteratur bezeichnet werden. Sie enthüllt unter zermalmendem Gelächter die kläglichen Oberflächen und schauerlichen Abgründe einer ganzen Sozialsphäre, einer ganzen Epoche, einer ganzen Nation, dabei mit Hilfe eines teuflischen Mechanismus ihrer Figuren eine schlotternde, gespenstische Marionettenunwirklichkeit verleihend, wie sie sich nur in den Lustspielen Molières finden, zu deren Psychologie sich aber die ihrige verhält, wie eine Logarithmentafel zu einer Rechenmaschine. Eine Geburt des Realismus war auch die Muschik-Literatur, deren kühner Schöpfer Grigorowitsch und unübertrefflicher Meister Turgenev war. Hier steigert der russische Extremismus ein Wesen, in dem er bisher kaum einen Menschen erblickte, zum Heiligen. Die Gegenfigur ist der reumütige Adlige, der das jahrhundertelange Unrecht, das er am Leibeigenen begangen hat, in Selbstanklagen bedauert. Dieser Gefühlsgang ist im Russen tief angelegt, denn in der Tat hat er von jeher im Bauern ein ihm gehöriges, aber nicht von ihm distanziertes Wesen erblickt. Ein Haustier, das man ausbeutet, missbraucht, sogar misshandelt, aber dabei doch als ein vertrautes, ja liebes Familienstück empfindet. Niemals hat es in Russland Menschen erster und zweiter Klasse gegeben, höhere Wesen, deren soziale Stellung sie fast zu Angehörigen einer anderen Rasse machte, wie der französische Kavalier, der spanische Hidalgo, der japanische Daimo, der englische Gentleman, der preußische Junker. Dies ist die ungeheure Überlegenheit des Russen über den Europäer. Er hat zwar ebenfalls dem Christentum zumeist zuwidergelebt, aber er hat seine Lehren nie vergessen. Oblomow. Der Nihilismus äußerte sich literarisch auch in der politisch ungefährlichen Form der Verzweiflung am Dasein. Mit dem Typ des reumütigen Adeligen ist die Gestalt des überflüssigen Menschen verwandt. Herzen zeichnete sie zuerst in seinem »Wer ist schuld?« berühmt machte sie Turgenev im Rudin. 1858 erschien eines der ergreifendsten und eigenartigsten Werke der russischen Literatur, »Der Oblomow« von Iwan Gontscharow. In ihm ist es gelungen, was ebenso nur noch im Don Quixote erfüllt worden ist, und höchstens könnte man dabei noch an Faust und Robinson denken. Dass einem ganzen Volke in einem poetischen Symbol ein Nationalheld geschenkt wurde. Oblomow ist mehr als ein unsterblicher Mensch. Er ist das Diagramm einer Rasse. Er ist. Und die Last dieser ungeheuren Tatsache drückt derart auf ihn, dass sie ihn nicht zum Handeln gelangen lässt. Wie tief sich hierin die Grundmelodie der russischen Seele zum Ausdruck bringt, zeigt unter zahllosen ähnlichen Äußerungen ein Aufsatz Tolstois, der das Nichtstun betitelt ist. Darin heißt es: Man sagt, dass die Arbeit den Menschen gut macht. Ich habe immer das Entgegengesetzte beobachtet. Die Arbeit und der Stolz auf sie macht nicht nur die Ameise, sondern auch den Menschen grausam. Es konnte in der Fabel ja auch nur die Ameise, ein Wesen, das des Verstandes und des Strebens nach dem Guten entbehrt, die Arbeit für eine Tugend halten und sich damit brüsten. Die Arbeit ist nicht nur keine Tugend, sondern in unserer falsch organisierten Gesellschaft zumeist ein Mittel, das sittliche Empfindungsvermögen zu ertöten. Das Mahl ist schon bereit und schon längst sind alle dazu eingeladen. Aber einer kauft Land oder will Ochsen verkaufen. Ein zweiter heiratet, ein dritter baut eine Eisenbahn oder eine Fabrik, ein vierter hält Predigten, missioniert in Indien oder Japan, bringt eine Bill durch oder veranlasst ihre Ablehnung, macht Examina, schreibt eine gelehrte Arbeit, ein Gedicht, einen Roman. Alle haben keine Zeit zur Besinnung zu kommen, in sich zu gehen, über sich und die Welt nachzudenken und sich zu fragen, was tue ich, wozu? Hiermit ist in negativer Form Oblomow charakterisiert. Er ist die Formel einer Kultur, aber diese Formel blüht und atmet. Er ist ein grausamer Durchschnittsmensch und ein leuchtender Idealtypus. Er ist, was nur der Kunst und auch dieser höchst selten glückt, ein lebendiger Begriff. Er tut das Gleichgültigste, aber unter unserer höchsten Teilnahme. Er tut gar nichts, aber auf eine unvergessliche Weise. Er ist der prosaischste, adeligste, trübste, lauterste Mensch unter allen unseren persönlichen Bekannten. Der Zweck des Werkes ist die Bloßstellung der Oblomowschnitschina, der Oblomowerei. Der Dichter will warnen, anprangern, anfeuern, aber es gelingt ihm nicht. Wir lieben Oblomow, beneiden ihn fast. Die erschütternde Ballade von der Oblomowerei schließt folgendermaßen. Eines Tages um die Mittagsstunde schritten zwei Herren über das Holztrottoir der Wiborskaja Straße. Hinter ihnen fuhr langsam ein Wagen. Der eine von ihnen war Stolz, der Freund Oblomows. Der andere ein Schriftsteller von ziemlicher Leibesfülle, mit apathischem Gesichtsausdruck und sinnenden, gleichsam schläfrigen Augen. »Und wer ist dieser Ilja Iljitsch?« fragte der Schriftsteller. »Das ist Oblomow, von dem ich dir oft erzählt habe. Er ist zugrunde gegangen und das ohne jede Ursache.« Stolz seufzte und sann nach. »Und war nicht dümmer als manche andere? Seine Seele war rein und klar wie Glas. Er war edel, zart und ist zugrunde gegangen.« »Warum denn? Was war die Ursache?« »Die Oblomowerei«, sagte Stolz. »Die Oblomowerei«, wiederholte der Schriftsteller erstaunt. »Was ist das?« »Das werde ich dir gleich erzählen. Lass mir nur Zeit, meine Gefühle und Erinnerungen zu sammeln. Und schreibe es dann auf, vielleicht nützt es jemand.« Und er erzählte ihm das, was hier steht. Es ist Oblomow ergangen wie Falstaff. Aus einer Bête Noire wurde er unter der Hand des Dichters zum Liebling der Welt. Aber Oblomow ist nicht Falstaff, obgleich er ebenso wenig arbeitet und ebenso viel isst und trinkt. Er ist die russische Version des Hamlet. Und wie die Seele Shakespeares, der die Flachheit aller Lebenssicherheit erkannt hat, nicht bei Horatio oder Fortinbras, sondern bei Hamlet, so klopft Gontscharows Herz nicht in Stolz, dem tüchtigen, rechtlichen Freund, sondern in Oblomow. Und was Horatio, der Leiche Hamlets, nachruft, kann auch ihm als Grabspruch gelten. Und Engelscharen singen dich zur Ruhe. Lieber Peter Kaffer, vielen Dank fürs Lesen. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ich muss gestehen, eigentlich eher wenig. Obwohl ich also jetzt aufgrund dieser Lesung hier festgestellt habe, dass er sehr interessant schreibt und eigentlich man sich mehr beschäftigen sollte vielleicht mit seinen Werken. Also hat das Lust auf Weiterlesen gemacht? Ja, ich möchte sagen, eher ja, ja. Vor allem, weil ich also historisch sehr interessiert bin und mir gibt das also viel, was er da in seinen Werken beschreibt. Friedel gibt ein bewusst subjektives Geschichtsbild. Haben Sie damit Probleme? Eigentlich nein. Da habe ich eigentlich keine Probleme damit. Na, kann damit ohne weiteres zurechtkommen. Im Großen und Ganzen ist der Charakter des Russen ganz gut beschrieben hier. Also aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich war also als Osthändler tätig und dadurch auch viel also in Moskau, allerdings nur in Moskau, weil zur sowjetischen Zeit hat man also alle Geschäfte nur in Moskau machen können. Aber was ich gesehen habe und wo ich mich erinnern kann eben an die russische Seele, ist, dass die in ganz anderen Dimensionen denken als wir. Ich meine, man braucht sich nur Russland anschauen. Russland ist ja kein Land, sondern ein Kontinent. Und die Dimensionen sind dort anders, nicht nur geografisch, sondern auch zeitlich. Was wir in Wochen denken, denken die in Monaten und Jahren. Das ist einmal schon sehr interessant, weil, ich meine, der Zar war immer weit weg, früher, von den Leuten, die im Osten oder in Sibirien gewohnt haben. Und heute ist natürlich durch die ganze Technik und der Verkehr schon alles ein bisschen näher gekommen. Aber Moskau ist noch immer weit, weit weg. Wenn man sich überlegt, dass heute in Russland, der Osten Russlands faktisch erschlossen ist, nur durch eine einzige Eisenbahnlinie, die transsibirische, dann kann man sich schon vorstellen, was da noch an unentdeckten Sachen, oder wenn man sich überlegt, wenn jemand in einem sibirischen Dorf lebt, gut, heute hat er Fernsehen, aber früher hat er überhaupt nichts gehabt. Der ist dort aufgewachsen, eben faktisch wie in einem Wüstendorf faktisch, ne? Abgeschnitten von allem und was die Autorität ihm gesagt hat in Moskau oder was ihm der lokale Bürgermeister gesagt hat und später war es dann der Parteikommissar und jetzt ist wahrscheinlich auch nicht viel anders, das hat er akzeptiert, denn er hat weiter keine größeren Informationen gehabt und auch keine größeren Interessen. Der war glücklich, der Russe, wenn er in seinem Dorf war und dort überlebt hat, im Winter überhaupt. Waren viele Hungersnöte, waren also auch dort in dieser Zeit. Also der war froh, wann er überlebt hat. Er war und ist es noch immer sehr autoritätshörig, würde ich sagen. Kann man überhaupt von einer russischen Seele sprechen oder ist das ein Konstrukt des Westens? Ja, es ist sicher ein Konstrukt des Westens. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen den Leuten, die in den Städten wohnen und die in diesem riesigen Land irgendwo in Dörfern oder kleinen Städten beheimatet sind. Die Leute, die in den Städten wohnen, also St. Petersburg, Moskau, die sind wesentlich aufgeschlossener, westlicher denkend auch, als wie die Leute, die eben in der Provinz wohnen. Denn wie gesagt, Russland ist kein Land, sondern ist ein Kontinent. Und die Städte sind weit, weit weg. Und die russische Seele, so wie es Friedel auch hier beschrieben hat, ist eben so, die denken in Ebenen, die denken nicht irgendwie in Begriffen wie wir, sondern für die ist die weite russische Ebene das Um und Auf, auch in ihren Denken. Man hat also in der kommunistischen Zeit ja die Planwirtschaft gehabt und alles im Plan war ausgerichtet auf den Einjahres- oder Fünfjahresplan. Das heißt, die Wirtschaft wurde vorausgeplant, was wird produziert, was wird exportiert, was wird importiert im nächsten Jahr. Und wenn es nicht in dem Plan war, dann ist es eben ein Jahr lang verschoben worden. Im Westen absolut unmöglich. Also wenn dort irgendwas nicht funktioniert hat, ist sofort korrigiert worden in der Produktion oder Export, Import, damit man ja über den Runden kommt. In der Sowjetunion oder Russland war das undenkbar. Da ist es eben langsam vor sich gegangen. Moskau war weit weg. Und was nicht in diesem Jahr ist, ist im nächsten Jahr erledigt worden oder auch nicht. Und so geht es eigentlich heute. Ich bin überzeugt, heute, obwohl der Kommunismus vorbei ist und wir heute eine Marktwirtschaft dort haben und keine Planwirtschaft mehr. Aber die Mentalität ist noch immer so, dass also alles auf möglichst lange Zeit hinausgeschoben wird und dass nichts so dringend ist, dass es also sofort erledigt werden muss. Ich habe im Laufe meines Lebens auch immer wieder Kontakte mit Russen gehabt, habe fallweise auch mit welchen zusammengearbeitet. So unterschiedlich sie waren, eins hatten sie alle gemeinsam: Sie sind Improvisationsweltmeister gewesen. Sie konnten aus nichts etwas machen. Naja, das mussten sie aber auch. Das mussten sie. Zum Beispiel also, die haben ja damals also den Moskvitsch oder einige Autos, sie haben aus Ostdeutschland auch die Autos importiert, den Trabant und alle mögen. Aber die Ersatzteile haben gefehlt. Hat keine Ersatzteile gegeben. Das heißt zum Beispiel, sie mussten improvisieren. Die Mechaniker, die haben aus nichts eben irgendwelche Ersatzteile geschmiedet oder gegossen, um die Autos wieder in Betrieb zu setzen. Außerdem, wenn die irgendwo ein Lastauto da auf einer Kolchose in Sibirien hin war, wenn da was kaputt war, die mussten selber schauen, wie sie das wieder in Gang bringen. Oder den Mähdrescher oder sonst irgendwelche, weil Ersatzteile hat es nicht gegeben. Das heißt, die mussten improvisieren. Das war ein Ding der Überlebensgeschichte überhaupt, dass sie also solche Sachen machen mussten. Ne? Haben Sie noch Kontakte nach Russland? Nein, überhaupt nichts. Nein, also habe auch keine Sehnsucht mehr, möchte ich sagen. Also dort eher nein. Also ich habe viel gearbeitet dort und damals also, wobei man hat also keine persönlichen Kontakte gehabt damals. Also es war alles rein geschäftlich und persönliche Kontakte mit meinen Geschäftspartnern waren eigentlich nicht erwünscht in der damaligen Zeit. Von der sowjetischen Regierung aus nicht. Also man hat seine Geschäfte gemacht, aber persönliche Kontakte. Was zum Beispiel der Unterschied war zu Tschechoslowakei oder Ungarn, auch Polen in dieser Zeit, da hat man also durchaus persönliche Kontakte geknüpft, gepflegt, wirklich, das war in der Sowjetunion absolut unmöglich. Also 1989 ist praktisch der Kollaps des Kommunismus in Osteuropa passiert, Ende 89. Und ich habe meine Osthandelsfirma, ich habe eine eigene Firma gehabt. Ich habe also nicht über Nacht, aber langsam, aber sicher, meine Partner in Osteuropa, in der Sowjetunion auch, verloren. Da wurden staatliche Firmen, die staatlichen Import-Export-Firmen wurden aufgelöst. Es begann der Kapitalismus dort. Das heißt, meine Geschäftspartner, die in den Ministerien, in den Außenhandelsfirmen gesessen sind, die sind verschwunden. Dadurch ist also mein Geschäft langsam aber sicher auch zurückgegangen. Vor allem also, weil solche Leute wie wir waren so die Ostpioniere, eigentlich dann überflüssig waren. Denn die westlichen Firmen, die wir vertreten haben in Osteuropa, die haben dann ihre eigenen Büros dort aufgemacht, in Prag, in Budapest, in Moskau. Da waren wir eigentlich nicht mehr gefragt. Und langsam aber sicher ist natürlich mein Geschäft zurückgegangen. Und nach 3 Jahren, so das war 92, habe ich dann meine Firma stillgelegt und war Schluss, weil es hat keinen Sinn mehr gehabt, umzusteigen von der Planwirtschaft, mit der ich gearbeitet habe, auf die Marktwirtschaft. Ich hätte müssen von vorne anfangen, was ich gar nicht mehr wollte. Gorbatschow, das war faktisch also um 89 herum, diese Zeit, habe ich mitbekommen. Man hat, würde ich sagen, ich war ja nur in Moskau. Und in Moskau hat man eigentlich gespürt, aber dass die Leute irgendwie eine Aufbruchsstimmung gehabt haben, wie zum Beispiel in der Tschechoslowakei, wie in Rumänien, wie in Polen. Das war in der Sowjetunion eigentlich nicht. Das ist alles ziemlich ruhig über die Bühne gegangen, ohne größere Demonstrationen, ohne Volksbegeisterung auch, wie zum Beispiel in der Tschechoslowakei, wo also der Umsturz ja eine riesige Euphorie ausgelöst hat und in der Sowjetunion überhaupt nicht. Ne? Vor allem also, wenn so etwas gewesen wäre, dann wäre es höchstens in Moskau gewesen, am Land kann man das total vergessen. In den Dörfern, denen war das eigentlich ziemlich wurscht, ob Sowjetunion oder Marktwirtschaft oder der Zar kommt vielleicht wieder, war denen ganz egal. Meiner Meinung nach also wird sich auch in 50 Jahren kaum etwas ändern dort in Russland, ob jetzt Putin oder der Zar oder sonst irgendwer an der Macht ist. Das ist so ein großes Land, das kann man praktisch nicht kontrollieren von Moskau aus. Das ist unmöglich. Wird immer dezentralisiert. Der Gouverneur in einem kleinen Bezirk, der wird immer der eigene König dort sein und der eigene Kaiser sein. Moskau ist weit weg. Russland ist meiner Meinung nach kaum wirklich zu regieren, hundertprozentig, egal wer da an der Spitze jetzt ist. Solange die Infrastruktur überhaupt dort in diesem Land so miserabel ist wie jetzt noch immer, wie gesagt, eine Eisenbahnlinie gibt es da durch dieses Land, ohne Nebenlinien. Der Flugverkehr, aber man sieht es ja im Fernsehen jetzt öfter so Berichte, die fliegen da herum in Sibirien mit uralten Maschinen in die entlegensten Nester, aber das ist auch schon die einzige Verbindung, sonst gibt es nichts dort. Ne? Und solange die Infrastruktur so miserabel ist wie jetzt, wird sich kaum etwas ändern. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Peter Kaffer. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 13. September 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.